24. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Am Heiligen Abend von einem unbekannten Autor. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen. Da alles stille war auf Erden und alles ruhte, da die Sünder schliefen und nur wenig Fromme wachten, da es eben recht Mitternacht war, da kam das allmächtige Wort des Vaters sichtbar als ein schwaches Menschenkind in diese Welt. Es ward gelegt in eine Krippe und in Windeln eingehüllt. Da lag nun das göttliche Kind und all unsere Sünden auf demselben. Die göttliche Liebe blickte aus ihm hervor, und Tränen des Mitleids flossen aus seinen Augen, und Gnade lächelte aus seinem Munde. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen, die guten Willens sind. So sangen die Engel, die über der Erde schwebten, und priesen Gott und freuten sich über das Glück, das allem Volke widerfahren war. Denn heute ist geboren der Heiland der Welt, allen Menschen zum Heile, und sein Name heißt Jesus, denn er macht sein Volk von Sünde frei. Alleluja! Gott hat Barmherzigkeit getan an uns Menschen und erfüllt, was er versprochen, weit über alle Erwartung. So hat er die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns hingab. Ehre, Preis und Dank und Anbetung unserem Herrn, Gnade, Barmherzigkeit und Friede mit allen, die sich bekehren und besseren Willens sind. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, unser Bruder geworden. Lasset uns hingehen nach Bethlehem und das schauen, was geschehen ist und was der Herr uns kundgetan. So sagten zueinander die Hirten, nachdem sie die Erscheinung der Engel gesehen, ihre Botschaft vernommen, ihren Lobgesang gehört und aus dem Schrecken sich wieder erholt hatten. Und sie eilten nach Bethlehem, fanden das Kind in der Krippe eines Stalles und Maria und Josef dabei. O lasst auch uns heute hineilen mit den Hirten und uns freuen mit heiliger Freude. Ende von Am Heiligen Abend. Ende des Adventskalenders 2025. Wir Leserinnen und Leser von LibriVox wünschen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.